Hallo und herzlich willkommen hier zum zweiten Podcast von Manga Chapter Review. Ich bin Nico Roma und danke fürs Zuhören. Jetzt behandeln wir mal die Kapitel 4, 5 und 6 von Grand Blue. Fairytale kommt nachher dran. Es fängt alles damit an, jetzt bei Grand Blue hat ja Io sein Sim bekommen in einer Abstechkammer, weil Chisa ja gesehen hat, wie sein Zimmer danach ausgesehen hat. Einfach endgeil. Ihr müsst euch unbedingt die Kapitel vorher nochmal durchlesen, beziehungsweise meinen Artikel darüber. Und er wacht also auf und Kotobuki und die anderen vom Tauchclub sind hier und er fragt, ja, wieso seid ihr hier? Kotobuki meint nur, der andere meint, dass es immer schon der Clubraum war und sie werden das jetzt nicht ändern, nur weil Iori darin lebt. Und sie wollen heute ein wenig Wasserpraktiken machen, beziehungsweise die Neulinge an das Wasser angewöhnen. Iori meint, er will nur zusehen, weil er nicht schwimmen kann. Und die anderen erklären ihm dann, dass das eigentlich unerheblich ist. Dass das unter Wasser ja komplett andere Voraussetzungen sind, als wie über Wasser, wenn man schwimmt. Wo sie ja auch irgendwie recht haben. Aber es ist ja von Vorteil, wenn man schwimmen kann, wenn man tauchen will. Aber ich weiche jetzt ab. Und sie gehen also zu einem Pool. Und die Leute, also Iori und Imamura, Entschuldigung, ans Wasser anzugewöhnen. Sie erklären ihnen einige Sachen. Da geht es ja auch schon los. In dem Wasser kann man ruhig drin stehen. Man sieht es, das glaube ich, bis zum Bauch oder so geht das Wasser. Also kein Grund, dass man da irgendwie besorgt sein muss. Aber Iori hat, man sieht, dass Iori Angst vor dem Wasser hat. Das ist ganz klar ersichtlich. Und er soll einfach nur untertauchen und einmal die Augen aufmachen. Das ist so in der Art seine erste Übung, sich an das Wasser überhaupt anzugewöhnen. Aber das fällt ihm schon sehr schwer, selbst mit einer Brille, mit einer Tauchbrille fällt es ihm sehr schwer, da man auch schon merkt, dass er sehr Angst vor dem Wasser hat. Dass er Panik bekommt, sobald er unter Wasser ist. Weil er kann nicht atmen, nichts, sie haben keine Tauchausrüstung. Und das Erste, was Kotobuki einfällt, ist, er soll sich so fühlen wie in einem Bad. Also legt er sich nackt hin. Und was ich jetzt vergessen habe zu erzählen, dass sie Chisa mitgenommen haben, als sich derweil umgezogen hat und wie sie zurückkommt, sieht sie natürlich Iori nackt. Und sie meint wieder, ja, er ist ein Perverser. Wir kennen das ja schon von Chisa. Und da hat Iori gesagt, nein, das war ihre Ideen und das nur, damit ich mich ans Wasser angewöhne. Und weil die anderen ja merken, dass Iori sich schwer tut im Wasser, wollen sie ihn spielerisch angewöhnen. Und haben ein Spiel selber erfunden, also das Wrestling, Tagträumen und ich habe jetzt das dritte vergessen. Besteht und Kotobuki schnappt Iori und wirft ihn einfach rückwärts ins Wasser. Und da sieht man schon, dass er hier jetzt schon ein wenig Spaß daran hat. Jedoch will er es sein lassen, weil auch Chisa wieder reingekommen ist und ja, ist ein Perverser und hin und her. Und die andere Schwester, die Schwester von der Chisa, ich weiß jetzt nicht genau, wie sie heißt, aber sie nimmt dann Iori mit in ein Wassermuseum in der Richtung. Wer Österreich ist und das Haus des Wassers kennt, weiß jetzt, was ich meine. Da ist einfach riesige Aquarien und über die ist auch Fische und alles Mögliche. Und nimmt Iori dahin mit, damit er sieht, wie schön es eigentlich unter Wasser ist und dass man seine Angst überwinden muss, um diese Schönheit zu entdecken. Und sie sagt auch, dass das nicht ihre Idee war, sondern dass es Chisas Idee war. Weil sie Chisa will, dass er sich unter Wasser genauso wohlfühlt wie sie oder auch wie die andere. Entschuldigung, dass ich den Namen jetzt nicht weiß, aber trotzdem. Und auf alle Fälle, sie will einfach, dass Iori Spaß daran hat zu tauchen. Daran sieht man auch, dass sie eigentlich Iori mag, aber einfach, sie hatten einen schlechten Anfang. Man muss sagen, sie hatten einen sehr, sehr, sehr, sehr schlechten Anfang. Und man sieht auch hier, dass sie Iori eigentlich mag. Und weil das Iori dann mitbekommen hat und das auch wertschätzt, dass Chisa ihn eigentlich mag, nimmt er ja ein Souvenir mit. So einen kleinen Schlüsselanhänger, so einen kleinen Oktopus, der ganz schön ist. Und sie sagt dann, du weißt eigentlich schon, dass ich da drin arbeite. Und er hat gesagt, ja, aber trotzdem als kleines Dankeschön so in der Richtung. mache ich das, also schenke ich dir das. Und das war auch ganz nett und alles und hin und her. Aber dann endet eigentlich das Kapitel 4 und 5 jetzt. Geht eigentlich genau da auch darum, er soll sich ans Wasser angewöhnen, aber diesmal am Meer. Er hat seine Tauchausrüstung komplett angezogen. Man sieht auch alles als seine Tauchutensilien, seine Luftflasche hinten und alles Mögliche. Und er soll jetzt lernen, wie man unter Wasser atmet. Und das fällt ihm auch sehr, sehr, sehr schwer. Doch dann, als er länger darüber nachdenkt, als er auch wieder die Geschäftsmänner sieht, also da waren Geschäftsmänner, die getaucht sind und sie hatten aber nicht wirklich Zeit. Und da sagt Kotobuki zu ihm, das ist bemerkenswert, wie viel Zeit und Geld sie investieren, obwohl sie eigentlich nicht mehr so viel Zeit und nicht so viel Geld haben. Oder Geld vielleicht schon, aber nicht die Zeit wirklich. Dass sie jetzt kurz vor einer Geschäftsreise standen und nochmal schnell tauchen wollten, weil das einfach geil ist. Und da merkt die Ori, ja, ich muss mich etwas mehr anstrengen, weil es ist ein, er hat ja im Museum gesehen, dass eine, oder bei der Aquarium gesehen, dass eine wunderschöne Welt da unten auf dem Wattel. Also taucht er hinunter und versucht wieder zu atmen und diesmal klappt es auch. Er macht die Augen auf und sieht eine wunderbare Welt unter sich. Also er ist mitten in der Unterwasserwelt und das findet er einfach göttlich. Und damit endet das Kapitel, dass er dann zu Chisa läuft und er alles berichtet und einfach nur total cool ist. So, Kapitel 6 wird wieder etwas lustiger, da sie dann gesoffen haben. Damit endet eigentlich das Kapitel 5. Also alle haben getrunken, auch Imamura hat getrunken. Und auf einmal wacht die Ohrin in meiner Älteren, kann man nicht sagen, aber so alt wie Kotobuki ungefähr, bei seiner Frau wacht auf einmal auf. Der fragt sich, was, wie, warum, wer ist das eigentlich? Und Kotobuki und Danbei erklären ihm, dass der Tauchclub ein übergreifender Tauchclub ist, also nicht nur auf der Universität, wo Yori, die Mama und Kotobuki sind, sondern auch auf anderen Universitäten sich ausdehnt. Ich muss kurz nachschauen, wie sie heißt. Nein, es tut mir wirklich leid. Ja, scheiß drauf. Auf alle Fälle, sie ist schon sehr lang, schon länger bei dem Tauchclub auch dabei und unterstützt auch den Tauchclub, indem sie, warte mal, wie heißt das jetzt? Gibt es ein spezielles Gericht von Okonomiyaki. Und das wird auf dem Frühlingsfest verkauft und dadurch finanziert sich eigentlich der Tauchclub. Und er finanziert sich auch noch durch was anderes. Denn als sie ihre Tauchausrüstung bekommen haben, haben sie auch Schuluniformen gesehen. Eine männliche und eine weibliche. Entschuldigung, und das kommt eigentlich daher, dass es eine Boycon gibt. Also da wird der Sexiest Boy in der Universität gekrönt. Da bekommt man auch Preisgeld dafür. Und es gibt einen mit weiblicher Schuluniform welche und mit männlicher welche. Und da wollen Iori und Imamura auf gar keinen Fall mitmachen. Und Kotobuki und Buki sagen, also ich habe nämlich den Namen gerade gelesen, die Abkürzung gefunden, sagen, dass sie eine Chance haben, nicht daran teilzunehmen, wenn sie Cheeser überreden, einen Girl Contest teilzunehmen, der gleich wie Boy Contest ist, also Boy Con ist, und das süßeste Mädchen gewinnt einfach. Und weil Imamura, also nur wenn sie gewinnt, dann müssen sie nicht teilnehmen. Die Ohren und Imamura glauben natürlich, dass sie gewinnen wird, da Chisa ja eigentlich sehr schön ist, in ihren Augen auch wunderschön ist, und versuchen sie dazu zu überreden. Am Anfang versuchen sie, sie abzufüllen, was der andere natürlich auch auffällt, und es kommt eigentlich nur zu witzigen Themen, also Themen, der andere glaubt, dass Yori schwul ist, weil Kotobuki ihr das erzählt hat, keine Ahnung warum. Es kommt einfach nur geil rüber. Und sie probieren beide, sie abzufüllen, was aber nicht geht. Jedes Mal Imamura probiert, sie abzufüllen, mixt irgendeinen Drink zusammen und Chisa sieht das. Natürlich gibt es dann Yori, weil Chisa ja glaubt, er will Yori einen Streich spielen. er trinkt das und dreht komplett durch. Und so, ja, er sagt dann, ja, jetzt ist mein Zug dran. Und mixt irgendwas zusammen und auf einmal sieht Cheezer ihn. Cheezer glaubt jetzt, wie auch er mit sich rächen an Imamura. Natürlich gibt er ihm den Drink. Er trinkt und dreht auch komplett durch. Bis sie die zwei einknicken und sie einfach fragen, ob sie nicht an der Girlscon, also ich nenne es jetzt mal Girlscon, das wird im Manga nicht erwähnt, dass das jetzt so heißt, aber ja, an der Girlscon heißt, ob sie nicht teilnehmen will, weil sie würde ja sowieso gewinnen. Und dann, das wäre einfach gut. Und sie sagt, nein, das macht sie auf gar keinen Fall. Die beiden sind auch sehr deprimiert, deswegen sagen Kurobuki und den anderen, dass es nicht geklappt hat und dass sie jetzt anscheinend doch teilnehmen müssen. Und sie fragten dann, wer hat letztes Jahr eigentlich daran teilgenommen? Und sie sagte, ja, wir haben die eine rübergeschickt, weil sie gewinnt und hin und her. Und sie sagt, ja, hat sie gewonnen? Nein, sie ist in der Vorrunde rausgeflogen, weil sie keine Badesachen anhatte. Wie der Bademoden-Contest dann war, hat sie sich einfach ausgezogen, bis auf die Unterwäsche ist rausgelaufen und wurde disqualifiziert. Das ist so lustig, einfach nur das zu sehen. Und sie betrinken sich alle wieder, alle für den Tauchclub, und auf einmal wird Strip Baseball Schere Steinpapier gespielt. Also das komische Spiel wieder, wo sie es auf und sich ausziehen. Asuna, so heißt sie, Asuna. Und Asuna macht damit, weil sie sagt, ja, ich will auch mitmachen. Und alle, und Iora und Imamura, was dein Ernst? Sie sagt, ja, dann muss ich ihn ausziehen, oder? Da ist ja nichts dabei. 10 Minuten später, Iora freut sich natürlich raus, und 10 Minuten später, zack, ist er auch schon nackt, weil er verloren hat. Das ist einfach nur so witzig. Und Asuna geht dann zu Cheezer rüber und fragt sie, wieso sie nicht daran teilnehmen will, also an der Girlcon teilnehmen will. Und sie sagt am Anfang nur, nein, sage ich nicht, so hin und her. Und dann sagt sie, ja, sie findet es unfair, dass sie alleine diese demütigende Erfahrung mitmachen muss. Und da sagt Asuna, warte, ich habe da einen Plan, der dir gefallen wird. Und am nächsten Tag sagt sie da, also während des Gesprächs von Asuna und Cheezer hat sie auch gefragt, warum nicht, weil Iori und Imamaru und besonders Iori sie ja gefragt haben, weil sie ja geglaubt haben, dass sie gewinnt. Weil sonst wäre das ja komplett unsinnig gewesen für den Club. Also müssen sie ja denken, dass sie ja das süßeste Mädchen da drin ist. Und dass Cheezer, das sieht man wieder, dass Cheezer Iori mehr und mehr zu mögen scheint, was ich auch voll cool finde. Denn die zwei werden unglaublich Hammer als Paar in diesem Manga. Aber ich will kein Chip oder sonst was, aber es wäre einfach unglaublich cool. Ja, und jetzt zu dem Plan von Asuna. Am Tag darauf haben sie sich wieder versammelt und sie haben gesagt, ja, sie macht, von Buko sagt, naja, sie macht jetzt mit Cheezer, aber unter einer Bedingung. Das haben sich die Jungen gefreut, ja, ja, und Imamura, ja, wir müssen nicht daran teilnehmen. Und dann haben sie gesagt, als Bedingung, dass Cheezer überhaupt mitmacht, müsst ihr zwei auch daran teilnehmen, was die zwei dann komplett zerstört hat, weil sie wollten ja nicht daran teilnehmen. Deswegen haben sie ja Cheezer gefragt, ob sie daran teilnehmen könnten. Und sie haben sich dann später nur mehr darum gestritten, wer den weiblichen Part macht. Und das war es dann von Grand Blue. Es war sehr witzig. Die Kapitel 4 und 5 haben ein sehr ernstes Thema angesprochen, meiner Meinung. Denn darum geht es eigentlich, dass, also meine Meinung war, weil in Japan gibt es ja viele Leute, die nicht schwimmen können, und das hat man da sehr gut aufgegriffen, welche Ängste man hat, von dem Wasser eigentlich hat und wie man sie überwinden kann. 6. Kapitel war einfach lustig. Das war einfach nur geil. So. Das war's mit Grand Blue, und jetzt gehen wir rüber zu Fairy Tail. Denn da fängt es an, dass jetzt er so am Boden liegt, Wendy geht zu ihr, heilt sie natürlich. Und er so ein wenig Reue empfindet, dass ihre Mutter gestorben ist. Aber sie sagt dann auch, sie will nur Meister, oder sie will nur Sie akzeptierten am meisten Markov als einen ihrer Elternteile. Und Mendel riecht dann so in der Luft und sagt, komisch, ich rieche den Meister gar nicht. Sein Geruch ist komplett verschwunden. Das wundert sie, weil sie ja danach geglaubt, die Gerüche haben sich nur überlappt. Und dann nimmt sie erst seinen Namen und sagt, es ist ja schon alles gut, ich bin ja da. Und dann merkt Wendy, dass Meister Markov endlich gestorben ist. Und bricht auch in Tränen aus. Und dann gibt es einen Jump, da wo wir wieder in Natsus Herz drin sind und Ignedl, also mit Ignedl, weil ja Natsus jetzt kurz vor dem Sterben ist, ihm erklärt hat, wegen der Dämonensaat, wegen der Drachensaat, und er gesagt hat, du musst dich jetzt entscheiden. Willst du ein Drache sein oder ein Dämon sein? Weil, denn nur so kannst du eigentlich den Tod entrinnen. Du musst dir ein Head schnappen und es dann nehmen. Da sagt Natsu, warte, wieso? Ich bin ein Mensch, ich bin Natsu Trakunil. Und da hat dann irgendwie unglaubwürdig auch Ignel gesagt, das ist ein Wunder, oder so in der Richtung ein Wunder, dass du es gleich herausgefunden hast. Und dieser Widerspruch hat ihn dann schlussendlich geheilt. Also der Widerspruch an sich, dass er zwar ein Dämon ist, weil er wurde ja von Zeref erschaffen, der sein Bruder wiederholen wollte, und von einem Drachen aufgezogen wurde. Und ja, der ist ja trotzdem immer noch ein Mensch, egal was man sagt. Eigentlich nicht, weil er ist ein Dämon, aber scheiß drauf, er ist jetzt ein Mensch. Und dieser Widerspruch hat dafür gesorgt, dass die zwei Saats zerspringen und er wieder normal leben kann. Also er von dem Tod gerettet ist, sagen wir mal so. Er wacht auf, neben ihm liegt Lucy nackt neben ihm, weil er ihn wärmen wollte, weil es seine Temperatur runtergefallen ist. Happy liegt auch neben ihm. Da fragt er ganz wunderbar, wieso bist du nackt? Zu Lucy. Das war einfach das so göttlich witzig. Also für mich war das so göttlich witzig. Und da hat auch die alte Apothekerin gesagt, sie hat dich gewärmt, weil deine Temperatur runtergefallen ist, hat es ein bisschen gelehrt und du solltest dann irgendwie Dankbarkeit zeigen, hat sie auch gesagt. Happy hat dann auch gesagt, ich habe dich auch gewärmt, ich war auch dabei. Und Lucy fragt ihn dann, was er eigentlich tun will, denn wenn er Zeref tötet, stirbt er eigentlich auch. Und Natsu ein bisschen durchgedreht nicht wirklich, aber hat sie gesagt, was, du hast das mir erzählt? Und hin und her, und er hat gesagt, ich werde nicht sterben, ich bin ein Mensch. Und ich werde Zeref besiegen und mir wird dabei nichts passieren. Und er hat dann gefragt, ja, wo ist Cray und wo ist Ersa? Entschuldigung, kurz nachdenken müssen, Braindead. Wo ist Cray und Ersa? Und sie sagte, ja, Cray liegt im Nebenzimmer und Ersa ist, glaube ich, noch mit Kämpfen beschäftigt, was ja jetzt nicht mehr stimmt, denn seine gewaltigen Kampf beendet. Da ist Natsu wieder ganz heiß drauf und sagt, ja, jetzt gehe ich auch raus und kämpfe. Entschuldigung, das ist auf die Geräuspere. Und das war es eigentlich mit Fertig Kapitel 519, glaube ich. Ja, ich glaube, war es 519. Wenn ich mich nicht falsch, oder 25, keine Ahnung. Mit dem neuesten Fertig Kapitel auf alle Fälle. Ja, auf alle Fälle. Also dieses Kapitel, ja, es war recht okay, muss ich sagen. Mich hat es jetzt nicht so besonders gehypt, weil für mich war klar, dass Natsu jetzt nicht sterben wird. Der Protagonist jetzt nicht einfach stirbt. Aber es war irgendwie cool, warum er nicht stirbt. Also es war recht gut erklärt und es war an sich ein solides Kapitel. Es hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen, aber ich kann auch nicht sagen, dass es schlecht oder überflüssig war. Das auf keinen Fall. So, und jetzt bedanke ich mich. Jetzt komme ich auch mal zu einem Schluss mit ganzen Gestottere und Nichtwissen von Namen und alles Möglichen. Bedanke ich mich nur fürs Zuhören und sage nur mehr bis zum nächsten Podcast. Ciao, ciao.